Der Kaiser von Kalifornien. Die ersten Auswanderungswellen haben bereits stattgefunden, als 1834 ein Mann von ca. 30 Jahren in einer Gaststätte am Hafen sitzt und auf ein Schiff wartet, das ihn weit wegbringen soll von der Heimat. Er wartet bereits seit 2 Wochen. In der Zeit der Segelschiffe gibt es keine festen Abfahrtszeiten. Die Frachter fahren, wenn sie fahren. Die Winde müssen günstig sein und Stürme sollen das Meer nicht peitschen. Eine Reise über den Atlantischen Ozean ist gefährlich und keineswegs komfortabel. Wer in jenen Tagen Europa auf diesem Wege verlässt, verabschiedet sich für immer. Die meisten gehen, weil in der alten Welt kein Platz mehr für sie ist. Sie finden keine Arbeit, sind ausgemachte Abenteurertypen oder werden gesucht als Diebe, Bankrotteure, Wechselfälscher, Bigamisten. Unter diese Zeitgenossen will er sich mischen, der Mann in der Hafenkneipe. Doch weder sein gepflegtes Äußeres noch sein zurückhaltendes, korrektes Benehmen lassen vermuten, er habe etwas zu schaffen mit solchem Gelichter. Und doch ist er auf der Flucht. Kehrt der Schweizer Heimat den Rücken, weil seiner Firma, Johann August Sutter und Co., der Konkurs droht und gleichzeitig beträchtliche Scherereien mit den Behörden ins Haus stehen, weil ein Betrug aufgedeckt wird, den er an einem anderen Unternehmen begangen hat. Ausgerechnet an der Firma seines Vaters. Sutter weiß, dass zu Hause jetzt kein Platz mehr für ihn ist. So bleibt nur der radikale Neuanfang. Als er Ende Mai endlich das Schiff besteigen kann, wissen seine Frau und seine 3 Kinder schon seit Wochen nicht mehr, wo er ist, noch was er vorhat. Er hat sie, wie alles andere, grußlos zurückgelassen. In New York angekommen, schlägt er sich wie die meisten Einwanderer erst einmal mit Gelegenheitsarbeiten durch, ist Packer, Drogist, Zahnarzt, Verkäufer und verdient so viel, dass er bald ein Wirtshaus kaufen kann. Nach kurzer Zeit verkauft er es wieder, zieht nach Missouri, wo er als Farmer sein Glück versucht. Es findet und dank seiner Disziplin und seines Organisationstalentes schon bald komfortabel und eingegliedert ins Gemeinwesen lebt. Doch jene Tage sind unruhig. Ein zunehmender Strom von Menschen zieht durch Missouri hindurch. Abenteurer, Trapper, Mountainmen, Pelzhändler, später Soldaten und Priester, dann ganze Tracks wagemutiger Christenmenschen. Sie alle streben einem Land entgegen, von dem es heißt, es sei groß und unerforscht, frei für jeden, der dort siedeln will, und fruchtbar. Milch und Honig sollen dort fließen. Es liegt im Westen, weit weg, am anderen Ende des Kontinents. Immer mehr Menschen ziehen dorthin. Immer wieder hört man dieses magische Wort, Westen. Seinen Klang vernimmt auch Johann August Sutter. Und eines Tages hat es sein Abenteurerblut so laut zum Rauschen gebracht, dass er dem Ruf folgt, sein Hab und Gut erneut verkauft und für lange Monate im Büffelwagen durch eine ausgedehnte, strapaziöse Endlosigkeit zieht. Schließlich landet er auf Umwegen in San Francisco, einem öden, kleinen, schäbigen Fischerdorf am Pazifik, in der noch unbekannten, unbesiedelten, unerschlossenen, unkultivierten mexikanischen Provinz mit dem Namen Kalifornien. Er reitet das Tal des Sacramento entlang, nimmt die Landschaft, den Boden, das Klima in Augenschein und erkennt schnell, welche Chance sich hier bietet. Das Land ist das Fruchtbarste, das er je gesehen hat. Hier wird er bleiben. Hier wird er sein Glück machen. Als er kurze Zeit später mit dem Gouverneur Alvarado über Größe und Nutzungsrechte des Gebietes, das er urbar machen will, verhandelt, ist man schnell einig. Der mexikanischen Verwaltung fehlt es an notwendigen Organisationsstrukturen, an Maschinen und Arbeitskräften, um das Land zu kultivieren. Es ist für sie also mehr oder weniger wertlos. Und der Gouverneur, beeindruckt von den Plänen und der Entschlossenheit des Fremden, erteilt großzügig eine Konzession für 10 Jahre. Bezogen auf ein Gebiet so groß wie der ganze Kanton, in dem Johann August Sutter in seiner Schweizer Heimat gelebt hat. Sofort beginnt er mit der Arbeit. Er wird die Schweiz noch einmal gründen und nennt die Ländereien, die jetzt unter seiner Verwaltung stehen und unter seiner Hand erblühen sollen, Neu-Helvetien. 1000 Sklaven schafft er herbei, stellt eine kleine Armee auf, um die Indianer zu vertreiben, lässt roden und pflügen, Brunnen graben und Zäune ziehen. Er organisiert Saatgut, Pferde, Büffel, Rinder, baut Scheunen, Mühlen und Farmen. Die Arbeiten schreiten schnell voran. Der Erfolg ist überwältigend. Die Ernten sind mehr als üppig und erlauben immer größere Mengen an Arbeitskräften und Saatgut herbeizuschaffen. Bald reiht sich Feld an Feld, Wiese an Wiese, Koppel an Koppel, bis das Gebiet weiträumiger kultiviert ist, als das Auge blicken kann. Die Böden und das Klima erlauben den Anbau von allem, was sich denken lässt. Weinstöcke aus Frankreich und Deutschland werden importiert und gedeihen prächtig. Der bis heute berühmte Obstanbau Kaliforniens nimmt seinen Anfang. Das Reich des General Sutter, wie er jetzt genannt wird, versorgt neben weiten Landstrichen auch die immer zahlreicher werdenden Schiffe, die an der Küste Kaliforniens landen und die immer neuen Siedler, die sie bringen, mit Nahrung, Stoffen, Kleidung, Bauholz, Möbeln. Der Wohlstand des ehemaligen Schweizer Bankrotteurs wächst in atemberaubendem Tempo und bald heißt es, er sei einer der reichsten Männer der Welt. Bei den Banken Europas hat sein Name einen hervorragenden Klang. Zu allem Segen, der sich über sein gesamtes Herrschaftsgebiet erstreckt, kommt schicksalhaft hinzu, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nach Kalifornien greifen. Damit ist ein Ende des Chaos in Sicht, das um Neu-Helvetien herum unter dem mexikanischen Regiment nie aufgehört hat zu stören und häufig auch in die wohlorganisierte Welt des Kaisers von Kalifornien eindringt. Diebe, Plünderer, Hasardeure, Banditen überfallen immer wieder seine zahlreichen Farmen, stehlen Rinder, plündern Ernten, rauben Hab und Gut. Doch sobald die USA die Staatsmacht ausüben wird, ist er entlastet. Sein weites Reich wird dann unter dem Schutz des modernsten und wehrhaftesten Staates der Erde stehen. Für ihn, den mittlerweile 45-Jährigen, ist damit der Weg geebnet, der reichste Mann der Erde zu werden. Denn noch sind die Möglichkeiten von Neu-Helvetien bei weitem nicht ausgeschöpft. Keine 10 Jahre, so glaubt er, und es ist geschafft. Zeit also, sich zu erinnern, dass er Frau und Kinder hat. Er schreibt ihnen, die seit 14 Jahren nichts von all dem wissend, nichts ahnend weitergelebt haben im Schweizer Kanton Baselland und bittet sie zu kommen und teilzuhaben an seinem Erfolg, seinem Wohlstand, seinem Glück. Er wird wieder gut machen, was er ihnen angetan hat. Und während er freudig damit beschäftigt ist, für ihre Ankunft alles in einen Zustand zu bringen, der perfekter ist als perfekt, betäubt die Göttin des Glücks ihn mit einer weiteren Segensgabe, die größer ist als alles, was ein Mensch zu hoffen wagen darf. Im Januar des Jahres 1848 steht sein Schreiner James Marshall mit bleichem Gesicht und weichen Knien vor ihm und zeigt eine Handvoll Sand. Sutter versteht zunächst nicht. Der Schreiner hat Befehl, auf einer der höher gelegenen Farmen ein Sägewerk zu errichten. Weshalb ist er jetzt hier und weshalb ist er so durcheinander? Ein zweiter Blick auf den Sand beantwortet die Fragen. Er ist durchsetzt mit kleinen, gelben Körnern. Und schnell weiß Sutter, dass auf seinem Boden Gold gefunden ist. Der Schreiner erzählt, er habe nichts weiter getan, als ein Fundament zu graben. Da funkelte ihm das Gold auch schon entgegen. Der General beschließt, am nächsten Morgen gemeinsam mit James Marshall hinaufzureiten, um sich selbst ein Bild zu verschaffen. Am nächsten Morgen aber ist Marshall bereits fort. Der General findet ihn an der Fundstelle grabend, wie besessen, und jeder Spatenstich fördert neuen, golddurchsetzten Sand zutage. Sutter begreift, dass er keine 10 Jahre mehr benötigt, um der reichste Mann der Welt zu werden. Er ist es bereits. Gerade hier und jetzt ist es geschehen. Es ist perfekter als perfekt. Lediglich die fiebrige Gier in den Augen seines Schreiners gibt ihm zu denken. So spricht er ein Machtwort. Absolute Verschwiegenheit. Erst wird das Sägewerk fertiggestellt, dann wird er mitteilen, was weiter geschieht. Herr von Neu-Helvetien, General seiner eigenen Armee und Kaiser von Kalifornien. Kein Titel, keine Macht reicht jedoch aus, zu verhindern, was jetzt geschieht. Kaum eine Woche ist vergangen und das Geheimnis ist kein Geheimnis mehr. James Marshall ist nicht mehr Schreiner. Die Arbeiter, Farmer, Hirten, Schlosser und Schneider sind keine Arbeiter, Farmer, Hirten, Schlosser und Schneider mehr. Ganz Neu-Helvetien ist von der Arbeit weggelaufen und gräbt manisch im Sand des Flusses beim unvollendeten Sägewerk. Als Sutter seinen Soldaten Order erteilt, dem Spuk ein Ende zu bereiten und die Untertanen wieder in ihre angestammten Rollen zu verweisen, gehorchen sie nicht, werfen die Gewehre fort und bewaffnen sich mit Spaten. Das Reich des Kaisers von Kalifornien ist innerhalb weniger Tage außer Rand und Band geraten. Doch damit nicht genug. Die Nachricht vom kalifornischen Goldfund, mit jedem Bericht größer, reicher, verlockender werdend, verbreitet sich mit rasender Geschwindigkeit über den amerikanischen Kontinent und braucht nur wenige Wochen bis nach Europa. Der Ruf des Goldes ist mächtig und erreicht schnell Tausende, bald Zehntausende und Hunderttausende. Und es sind nicht die Zivilisierten, die Rechtschaffenen und Anständigen, die alles stehen und liegen lassen, um ihm zu folgen. Es sind vor allem die Groben, die Rücksichtslosen, die Ungehobelten, die Derben, die wie Heuschreckenschwärme in seine blühenden Ländereien einfallen und alles an sich reißen. Aus allen Richtungen kommen sie, von Westen über Land, von Süden und Osten mit Flotten über das Meer. Wenige Wochen erst sind vergangen seit dem ersten Spatenstich des Schreiners. Da gibt es kein Recht und keine Ordnung mehr in Neu-Helvetien. Da sind die Zäune, Scheunen und Farmen niedergerissen und aus dem Holz primitive Goldgräberbaracken gezimmert, sind die Ernten geplündert, die Schaf- und Rinderherden geschlachtet und verschlungen. Ohnmächtig muss der Herr von Neuhelvetien zusehen, wie sein Reich in einer Orgie aus Anarchie und Chaos versinkt. Wie wild Fremde einander sein Land verkaufen, in seinem Boden graben, sein Gold herausschwemmen und forttragen. Er kann nichts machen. Und auch die Staatsmacht der USA weiß ihm nicht zu helfen. Sie ist noch nicht offiziell etabliert und daher nicht befugt, dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Ausgeträumt ist der Traum vom reichsten Mann der Welt. Er ist bankrott. Entsetzt und verzweifelt zieht er sich aus dem Goldgebiet zurück auf seine letzte ihm verbliebene Farm im Gebirge, wo kurz darauf ein Silberstreifen am Horizont erscheint. Seine Frau ist angekommen und bringt drei erwachsene, gesunde Söhne mit. Johann August Sutter, gerührt und dankbar, beginnt noch einmal von vorne. Gemeinsam baut die Familie eine neue Existenz auf. Kaum hat er damit begonnen, stirbt die Frau. Was bleibt, sind seine Söhne. Geblieben ist auch die Fruchtbarkeit der Böden. Mit Fleiß, Zähigkeit, Organisationstalent und Wille bringen sie es noch einmal zu Wohlstand. Weit entfernt von den Reichtümern früherer Tage, doch ausreichend, um sich bereit zu machen für den großen, bald bevorstehenden Kampf. 2 Jahre nach Ausbruch des Goldfiebers ist Kalifornien offizieller Teil der USA geworden. Die Anarchie ist schnell gebändigt. Recht und Ordnung bestimmen schon bald den Alltag. Für Johann August Sutter das Startsignal zum großen Rückschlag. An höchster Stelle meldet er seine Ansprüche an, verlangt Schadenersatz für die Zerstörung seiner Felder und Wiesen, Farmen und Scheunen, Sägewerke und Brunnen, Wege, Brücken, Stauwerke und Mühlen, seiner Ernten und Herden. Und damit nicht genug. Alle Goldgräberei findet auf seinem rechtmäßigen Besitz statt und folglich muss von allem, was genommen wurde, ein Anteil an ihn abgeführt werden. Und noch etwas. San Francisco, jenes kleine, karge Fischerdorf, das in den wenigen Jahren des Rausches zu einer gewaltigen Stadt angewachsen ist, steht auf seinem Grund und Boden. Die ganze Stadt, so folgert er, gehört ihm. Der Prozess, den er damit in die Wege leitet, sprengt alle Dimensionen, die man bis dahin kennt. 4 Jahre dauert es, bis er durch alle Instanzen gefochten ist. Am 15. März 1855 verkündet der höchste Beamte Kaliforniens, Richter Thompson, das Urteil. Der Boden Neuhelvetiens gehört voll und ganz und unantastbar dem Kläger. Mit diesem Urteil ist Johann August Sutter jetzt tatsächlich und unter dem verbrieften Schutz der Vereinigten Staaten von Amerika der reichste Mann der Welt. Was aber geschieht, wenn Hunderttausende, die all ihre Energie und all ihr Habe in den Erwerb von Ländereien und Häusern, von Schürfrechten und Nuggets gesteckt haben, von einem Tag auf den anderen alles verlieren? Aberkannt vom Hohen Gericht Kaliforniens. Sie rebellieren, brennen das Gerichtsgebäude nieder, suchen den Richter, um ihn zu lynchen. Der gerade erst auferstandene Kaiser von Kalifornien muss fliehen. Als er seine abgelegene Farm erreicht, steht sie nicht mehr. Niedergebrannt vom rasenden Pöbel, der auch hierher gestürmt ist, um ein zweites Mal Kalifornien unrechtmäßig in seinen Besitz zu bringen. diesmal jedoch um ein Vielfaches brutaler und endgültig. Die Söhne Sutters finden in diesem Kampf den Tod. Sein gesamter Besitz wird geraubt, was sich nicht rauben lässt, zerstört. Er selbst kann mit knapper Not sein Leben retten, mehr nicht. Er hat ein weiteres Mal alles verloren. Alles bis auf seinen Willen. 52 Jahre alt, bankrott, von seinem Land vertrieben, allein, besitzt er nichts mehr. Allerdings gibt es da noch jenes Schriftstück mit dem höchstrichterlichen Urteil, das ihn zum rechtmäßigen Besitzer von Neuhelvetien inklusive San Francisco erklärt. Was ist es wert? Nach gutem, geltendem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika ist es genau das wert, was es aussagt. Und somit ist er noch immer der Herr und noch immer der reichste Mann der Welt. Die Regierung muss nur durchsetzen, was Recht und Gesetz ist. So findet er sich in Washington ein, um im Justizpalast vorzusprechen und das Notwendige zu veranlassen, damit ihm zu seinem Recht verholfen wird. Doch sein Geist hat gelitten unter der Apokalypse, die er durchlebt hat. Er redet mitunter wirr und man nimmt ihn nicht ernst. Man will ihn auch nicht ernst nehmen. Niemand kann sich vorstellen, diesen Rechtsanspruch durchzusetzen. Die Geschichte selbst hat die Zügel in die Hand genommen und eine Situation geschaffen, die zwar juristisch nicht rechtmäßig, aber auch nicht zu ändern ist. Nicht im Sinne Johann August Sutters, der die nächsten 25 Jahre seines Lebens in den Fluren des Justizgebäudes verbringt und vergeblich versucht, seinem Anspruch Gehör zu verschaffen. Am Ende weiß kaum ein Beamter in diesem Gebäude noch, dass der kauzige Alte, der dort regelmäßig mit der irren Idee vorspricht, ihm gehöre halb Kalifornien, die Wahrheit sagt. Am 17. Juli 1880 stirbt der Entrechtete im Alter von 77 Jahren auf den Stufen des Kongresspalastes an Herzversagen. In der Tasche noch immer das Schriftstück, das ihm und seinen Erben den rechtmäßigen Anspruch auf das größte Privatvermögen der Weltgeschichte zusichert. Bis heute aber hat kein Nachfahre von Johann August Sutter einen Versuch unternommen, dieses Recht vor der amerikanischen Justiz einzuklagen, obschon es bis heute existiert. Wahrscheinlich.